Bei dieser Rede zeigt sich die Janusgesichtigkeit der Partei. Die Masseneinwanderung auch in Neukölln, Hamburg und im Ruhrgebiet, diese fand lange vor 2015 statt, wird beklagt, aber einem Enkel von Mehmet rät Krah, er müsse sich nicht fürchten, sondern die AfD wählen. Freilich steckt hinter solchen Aussagen der reine Horror. Sollen zukünftig AfD-Politiker wie Krah bestimmen dürfen, wer sich in Deutschland zu fürchten hat oder nicht? AfD-Chefin Alice Weidel rudert zurück. Sie befürchtet, die Debatte um Remigration könne der AfD schaden. The Pioneer schreibt am 25. März 2024, Weidel sagt, Remigration werde in der Öffentlichkeit mit Deportation gleichgesetzt. Die Verwendung des Begriffs halte ich für unklug. Intern habe sie das klargestellt. Was wir meinen, lässt sich auch anders sagen. Aber Alice Weidel fürchtet nicht nur um die Wähler im Inland. Die Vertreibungsfantasien in der AfD, die unter dem Begriff Remigration firmieren, schreckt in Frankreich sogar Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Rassemblement National auf. Le Pen träumt davon, die Präsidentschaft in Frankreich zu gewinnen. Gleichzeitig ist ihre Partei zusammen mit der AfD und anderen rechtsgerichteten und europakritischen Parteien Mitglied in der Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament. Der französischen Politikerin gehen die völkischen Ziele innerhalb der AfD, vor allem von dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, mit dem zusammen Le Pens Partei eine Fraktion teilen wird, zu weit. Alice Weidel pilgerte am 20. Februar 2024 nach Paris zu Le Pen, um zu beruhigen. Doch Le Pen blieb skeptisch. Die AfD-Frontfrau Alice Weidel schrieb am 26. Februar 2024 der französischen Politikerin daraufhin noch einen Brief und versuchte darin, die Probleme auf Übersetzungsschwierigkeiten beim Wort Remigration zu schieben. Weidel steckt in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite kann sie die völkischen Klaköre innerhalb der AfD nicht verlieren, auf der anderen Seite Le Pen in Frankreich nicht vergraulen. Mit wenig Erfolg, wie die FAZ am 8. März 2024 feststellte. Die Überschrift des Artikels war der Befund, Weidels Erklärungen reichen Le Pen nicht. Einmal mehr erweist sich die AfD als Partei voller Widersprüche. Zwar sollen die Menschen zur Remigration getrieben werden, vorher sollen sie aber die AfD wählen. Die TikTok-Strategie der AfD und der Identitären. Ein Algorithmus ins Gehirn der Jugend. Die enge Verbindung zwischen Maximilian Krah und Martin Sellner kam wie beschrieben über Götz Kubitschek und dessen Verlag in Schnellroda zustande. Der Verlag des rechtsextremen Verlegers bietet die Bücher der beiden als Doppelpack an. Sellner lobt in einem Video, das Kubitschek auf seiner Seite veröffentlicht hat, ein TikTok-Video Krahs.